wenn die depressive Mechanismen verfolgen Menschen, verbreiten von Meinungen, dann gibt es einen klaren Ausdruck von Unterdrückung der Freiheit Meinung. A protože se režim, který se nazývá demokratický, dopouští potlačování lidských práv, ukazuje to, je to jeden z mnoha příkladů ukázky toho, že neexistuje protiklad mezi demokracií a totalitarismem. Es ist auch ein Beweis, eine Fülle von anderen Beweisen, dass es überhaupt gar keine große Unterschiede zwischen liberal demokratischer gesellschaftlicher Gestalt und totalitärer gesellschaftlicher Gestalt gibt. V podstatě by se dalo říct, že demokracie a totalitarismus jsou jenom dvě tváře diktatury kapitálu. A to, kterou nám kapitál ukáže, samozřejmě závisí na různých jako historických a sociálních jako okolnostech. Es zeigt, dass liberale Demokratie oder Totalitarismus sind nur verschiedene Masken von Diktat des Kapitals und wie es konkret aussieht, ist die Frage von den gesellschaftlichen und geschichtlichen Kontexten. Ve Phoenixu se taky celou dobu objevuje termín terorismus a já bych chtěl říct, že si myslím, že terorismu se dopouští stát, tedy státního terorismu právě v operaci Phoenix. Bei Phoenix Kausa Phoenix 1 Phoenix 2 wurde immer über Terrorismus gesprochen und Terroristinnen und tatsächlich die einzige Terrorstruktur, welche sich hier klar zeigt von Anfang an, ist der Staat an sich, die Tschechische Republik in dem Fall. Hlavním cílem teroristické kampaně státu není jenom uvěznit několik anarchistů nebo anarchistek, ale jejich stíháním vytvořit širší atmosféru strachu a dosáhnout politických cílů. Diese Operation Phoenix, da gibt es nicht Ziel, Menschen zu verfolgen und ins Knast zu stecken. Es ist nur Mittel und es ist Mittel zum Angst zu verbreiten und mutige Menschen oder Menschen, welche sich kritisch stellen, abzuschrecken. Stát usiluje o to, aby anarchisté, anarchistky a potenciální spojenci se zalekli a měli strach se organizovat na obranu svých práv, aby se báli represí. A nejúčinnějším způsobem, jak této státní strategii státního terorismu čelit, je přestat se bát a pokračovat v organizování se v emancipačních aktivitách. Staat versucht uns abzuschrecken und kollektive Angst zu verbreiten und wir sollen nicht das Ähnliches machen, wir sollen uns nicht zwischen uns kollektive Angst zu verbreiten, wir sollen uns stattdessen organisieren und unsere Kämpfe weiterführen. Zároveň je důležité se neorientovat jenom na samotnou obranu před represemi a nevěnovat všechnu energii právě této obraně, ale vstupovat do ofenzivních taktik a vystupovat podvratným způsobem vůči samotnému kapitalismu a státu. Es ist wichtig, nicht die ganze gesamte Energie in Antirepression Verteidigung zu verwenden. Es ist wichtig, in Offensive zu stellen und in subversive Tätigkeiten im ständigen Angriff gegen Staat und Kapital zu stellen. Taky je důležité nezapomínat na to, že celá represivní kampaň státu znamená spoustu nepříjemných situací pro obviněné soudruhy, pro naše rodiny, pro naše přátelé. Nicht zu vergessen ist auch wichtig zu wissen, dass diese gesamte Repression ist auch eine Kette von ganz unangenehmer Zeit für uns, für unsere nähe Menschen, für unsere Familien und Freundeskreise. A strategií státu je, abychom byli pohlceni strachem, abychom byli v permanentním stresu a nebyli schopni ničeho jiného, než sedět doma a připravovat se na obhajobu. Und Startstrategie heißt uns zu stressen und in der Ecke stecken und wir sollen nur zu Hause bleiben und uns für andere für weitere Verteidigungen vorbereiten. Právě proto je důležité, abychom se vzájemně podporovali v tom ten stres překonávat, abychom nestráceli chuť k životu a věnovali se i aktivitám, které nám přinášejí radost a tak překonávali vlastně napětí, které stát mezi námi vytváří. Aus diesem Grund ist wichtig, uns einander zu unterstützen und zu mögen und lieben und uns einfach aus dem Leben auch freuen. To je víceméně vše, co bych vám chtěl říct a na závěr bych ještě jednou chtěl poděkovat, že jste tady, pro mě to skutečně moc důležitý, dodává mi to sílu a ukazuje to, že solidarita může mít mezinárodní jako rozměr a že lidi, kteří jsou obětí represí, v tom nezůstávají sami. Děkuju vám a pokračujte v tom, co děláte. Díky. Ich würde gerne nochmal mich bedanken, dass ihr gekommen seid. Es bedeutet mir sehr viel, vielleicht mehr als ihr denkt. Es ist mir wichtig, es gibt mir Kraft und es ist wichtig, dass ich sehe und dass ich unsere Genossinnen in der Tschechischen Republik auch erzählen kann, dass die Solidarität wirklich globale Parameter hat und dass wir nicht allein sind. Und bleibt dabei bei euren Kämpfen und ich wünsche euch alles Gute. Ich würde gerne noch kurz so spontan etwas über ein Leben in der Tschechischen Republik erzählen. Die Lebensbedingungen, gegen welche dort sich anarchistische Szene organisiert, ist ein ganz wichtiges Thema. In der Tschechischen Republik arbeiten Leute für so Stundenlohn von so 2,50 Euro bis zu 4 Euro pro Stunde und kein Mensch erhebt dagegen irgendwelche Stimme. In Deutschland arbeiten Leute im Knast, sind gezwungen zu arbeiten für nur ein bisschen weniger Lohne und es gibt vom Recht dazu Proteste. In der Tschechischen Republik sind Leute mit dieser ganz schweren kollektiven Erfahrung von kollektiver Armut sehr frustriert und leben eigentlich in solchen ganz angespannten Lebensbedingungen. Und man fragt sich, warum die Leute eigentlich können sich nicht gegen das kollektiv organisieren, warum sind die so loyal zu solcher gesellschaftlichen Gestalt? Und meine Antwort an diese Frage ist, seit Jahren der tschechische Nationalismus ist dazu verantwortlich. Der tschechische Nationalismus ist sehr aggressiv und ist basiert an solcher systematischen Diskrimination von Romanie, von Population von Romani-Menschen in der Tschechischen Republik. Da in der Tschechischen Republik leben zusammen über 10 Millionen Menschen und von diesen 10 Millionen Menschen leben da ungefähr 300.000 Romanje. Das sind Menschen, welche ab 50er da aus Slowakei meistens gekommen sind, weil die Tschechinnen und Tschechen, die haben die ursprünglichen Romas und Sintis während des Zweiten Weltkriegs ermordet. Das waren nicht die Nazis, das waren nicht die deutschen Nazis, das war die tschechische Bevölkerung, das war die Organisierung von tschechischer Protektorat Polizei, welche hat die Romas und Sintis gesammelt und in verschiedenen Lagern und dann weiter nach Auschwitz meistens transportiert. Und 96% von Romas und Sintis in der Tschechischen Republik, im Protektorat von Böhmen und Mähren, wurden einfach ermordet. Und das ist einfach kollektive Schuld von Tschechischer Republik oder von tschechischer Bevölkerung, von den Tschechen, diese kollektive Schuld wurde unreflektiert und wurde eigentlich in diese nationalistische Gestalt mitgetragen. Es gibt einfach solche, sagen wir, Diskurs, welcher sagt immer, es gibt solche Begriff goldene tschechische Händchen. Das heißt, dass die Tschechinnen sind sehr besonders fleißig und arbeiten und arbeitsreuer und arbeitsfähig und bla. Und sind einfach fähig für irgendwelche Belohnung arbeiten. Im Vergleich zu den Zigeunern, welche einfach irgendwo rumhängen und nur soziale Unterstützung irgendwie genießen und nicht in die Arbeit gehen. Es ist einfach solche super ekelhafte Diskurs, welcher aber super funktioniert und welcher der tschechische Präsident Miloš Zeman vertritt, welcher der tschechische Ministerpräsident Babiš vertritt. Der tschechische Ministerpräsident Babiš hat sich zum Beispiel vor einem Jahr wie Holocaust-Lügner gezeigt. Er hat gesagt, dass der Roma-Holocaust-Ort von Porajmos in der Tschechischen Republik Lety, das ist solche ehemalige Lager in der Nähe von Písek, wo eigentlich bis heute Schweinzucht steht, auf dem Ort, wo die Romanie gesammelt wurden und weiter nach Auschwitz transportiert wurden. Da steht bis heute ein Schweinzucht. Das ist einfach totale Schande. Und an der Adresse von diesem Ort hat tschechische Ministerpräsident gesagt, dass es kein Holocaust-Ort war, sondern nur solche Arbeiterlager, wo nur die Romas wie heute, die welche nicht arbeiten wollten wie heute, nur so geschickt wurden und zur Arbeit gezwungen wurden, zum Glück. Das hat er gesagt kurz vor den Wahlen und das hat ihm auch in Wahlen sehr viel geholfen. Also der Ministerpräsident von Tschechischer Republik ist ein Holocaust-Lügner und der tschechische Präsident zum Beispiel sagt auch ähnliche Sachen, aber der hat einfach ein breiteres Spektrum von solchen diskriminatorischen Aussagen. Zum Beispiel auf dem Boden von tschechischem Parlament hat die an die Adresse von eko-anarchistischen Aktivistinnen, welche sich zu den Bäumen in Böhmischer Wald bei Protest rangekettet haben, hat er solche Vergewaltigungswitze gemacht. Auf dem Boden von dem tschechischen Parlament. Also tschechischer Präsident Miloš Zeman ist außer anderem auch absolut krasser Sexist. Und zum Beispiel eine von seinen besten Kumpeln, Putin, hat er jetzt letztens besucht, das war vor ein paar Monaten, und da hat er offiziell gesagt, dass die Journalistinnen ist am besten zu liquidieren. Das hat er gesagt in Russland. Und wir Anarchistinnen und Antifaschistinnen aus der Tschechischen Republik oder weltweit wissen, wie es zum Beispiel in der antifaschistischen Szene solche Aussagen tatsächlich Realität große Zusammenhang haben, weil da sind wirklich Leute liquidiert, wie zum Beispiel Anna Politkovska, welche ermordet wurde, welche eine Journalistin und Antifaschistin war und hat ihre Arbeit mit dem Leben bezahlt. Das heißt, sagen wir, die offiziellste prominente Personen von parlamentärer Politik in Tschechischer Republik machen solche Aussagen. Und im Alltag spiegelt sich das so, dass es einfach alles erlaubt ist zu sagen und auch zu machen. Dort wurden Leute auf der Straße verprügelt und ermordet. Wie zum Beispiel vor einem Jahr wurde in Mitte des Tages in einer Pizzeria in einem Kleinstadt in Böhmen ein junger Roma-Mensch ermordet. Von Augen von Menschen, welche da gegessen haben und von den Augen von lokaler Polizei, welche nichts getan hat. Und diese Reaktion auf diese Tatsache wurde dann große Demos organisiert von lokalen Romanie und die wurden dann von Nazis regelmäßig angegriffen. Es ist einfach so, das Leben in der Tschechischen Republik ist sehr angespannt und mit alltäglichen krassen Rassismus vor allem gegen Romanie eigentlich geprägt. Und die einzige gesellschaftliche Kraft, welche sich dagegen seit 90er, seit der sogenannten Wende steht und konsequent agiert, ist die tschechische anarchistische Szene. Da sind Menschen wie zum Beispiel verstorbene Petr Jakub Polák oder auch Gruppen und verschiedene einzelne aktive Personen, welche sich mit lokalen Roma-Communities zusammen solidarisieren und nicht paternalistisch die bei Selbstorganisierung unterstützen. Zum Beispiel in 2018 war dort am 17.11. am 2018 im Janov haben Hunderte von Faschisten, von Neonazis, haben solche Pogrom an lokale Romanie, Ghetto von Romanie organisiert. Die lokale, nicht politisierte Bevölkerung hat bei dem Pogrom massiv unterstützt. Es war eigentlich etwas wie solche Kickpunkt von etwas wie Talk in Deutschland Affäre. Es war solche Kickpunkt, welcher gezeigt hat, wie wie offen, aggressiv und gewaltbereit ist eigentlich dieser Alltagsrassismus von den sogenannten normalen Leuten, nicht den Neonazis. Und da haben Menschen aus anarchistischer Szene agiert und versuchten im Janov vom Ort und auch in andere Ghettos und Orten von Gefahr von Pogromen, haben sich da persönlich engagiert und haben lokale romanische Menschen haben die versucht zu organisieren, zu solchen Selbstverteidigungsstrategien. Das war jahrelange Strategie, welche zum Beispiel Assoziation Alerta vertreten hat. Das war so ein Grund für Gründung von dieser Assoziation Alerta, diese antirassistische Bündnis mit Menschen im Janov, mit Romanie im Janov. Also diese antirassistische, auch diese solidarische Praxis, welche Praxis von basal anarchistischer Wert, das heißt solidarische Miteinander ist, von dieser Praxis entstand dann auch diese Idee von solidarischen Netzen, von dieser anarcho-syndikalistischen Praxis. Das heißt, diese anarchistische Szene in der Tschechischen Republik vertritt solche Stand in diesem ganzen gesellschaftlichen Marasmus, welcher die einzige emanzipatorische und auch ruhige Ort für mich von immer war. Und zum Beispiel auch tschechische antifaschistische Aktion, die wurde in 1996 gegründet und ist vom Anfang an klare anarchistische Konzept, welche hat die Straßen von den Nazis in Brno und Prag und anderen Orten einfach sauber gemacht und beruhigt. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für das, weil ich wurde von den Neonazis mehrmals auf dem Leben bedroht und habe ich mehrmals Komas überlebt als mögliches. Und ich bin die tschechische antifaschistische Aktion und gesamte anarchistische Szene eigentlich für mein Leben und für das Leben von Personen, welche auch von solchen Alltagsrassismus bedroht sind, sehr, sehr dankbar tatsächlich. Ne? Und das ist auch Teil von meiner Motivation, warum ich mich weiter mit Anarchisten aus der Tschechischen Republik und weltweit solidarisiere. Thank you.